ist der Mann, der jetzt in Medina wohnt, besser als einer, der woanders wohnt? Damit er benutzt Sachen, die für die Muslime wichtig sind, der Ort Medina, heilige Stadt, Mekka, und er verbindet das mit der Person, damit du sagst, oh, jetzt beginnt es heilig zu werden. Ja und? Wenn der Person aus Medina, es gibt in Medina auch Schlacht. Es gibt in Medina Stimmen, auch schlimme Muslime, die Heuchler sind, überall sind sie. Das ist eine Sache, ein Trick. Zweitens sagt, Sheikh Ahmed hat die Nachricht verbreitet. Wer ist dieser Sheikh Ahmed? Wer ist der? Wo wohnt er? Der Sohn von und Sheikh. Ich, was für ein Sheikh kennen wir? Wer ist Sheikh Ahmed? Es gibt Millionen Muslime, heißen Ahmed. Und ich kenne auch Tausende Schuljuch, die heißen Ahmed. Wer ist das? Was für ein Sheikh Ahmed? Damit du hörst, Sheikh, auch wieder religiöser. Sheikh Ahmed hat die Nachricht verbreitet. Okay, was sagt er? An einem Freitag fiel Sheikh Ahmed in den Schlaf, während er den Koran las. Er gibt dir das Gefühl, er ist jetzt zum Schlafen gegangen, nachdem er Koran gelesen hat. Das heißt, hey, merkt da gibt es keinen Satan, weil Koran vorher gelesen wurde. Und träumte das der Prophet Muhammad, er schreibt nicht, sallallahu alaihi wasallam, weil wenn du wirklich das Gute für andere wünschst, man sieht das in deiner Schrift und was du von vielen, wie du den Brief auch schreibst. Du ehrst nicht den Prophet, du sagst gar nicht, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad, sagt er, als der Prophet Muhammad träumte von dem Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, vor ihm, er stand vor ihm und sagte, ja, Träume. Das ist eine ganz wichtige Sache in unserer Religion. Und ich werde, inshallah ta'ala, wenn wir mit Surat Yusuf anfangen, wir werden über die Träume erzählen, die Arten der Träume und was heißen Träume für uns. Träume heißen niemals neue Gesetze oder tut das. Das heißt, wenn ein Sheikh von Muhammad sallallahu alaihi wasallam träumt und der Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu dem Sheikh, er soll das und das tun. Unser Islam und unser Dien ist vollkommen und vollendet. Also, wir ziehen kein Urteil von Träumen. Wofür sind Träume da? Für eine wichtige Sache. Entweder eine Botschaft, was du in Erinnerung lässt, wo du dich freust nur als Freude für dich, oder eine Ermahnung. Aber dass du von dem Traum Sachen und Urteile ziehst, dass du den Leuten sagst, macht und tut, niemals. Niemals ist das akzeptabel in unserer Religion. Er sagt, von den Ratschlägen, die in, wie er behauptete, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, also das sind jetzt die wichtigen Themen, die er ihm im Traum sagt. Frauen von Zeit sorgen sich nicht für ihre Männer. Mädchen gehen überall hin und verdecken sich nicht. Oh, das sind jetzt die größten Probleme der Muslime? Es gibt Muslime, sie beten Gräber an. Es gibt Muslime, sie glauben an Zauber. Und dich interessiert das, dass Frauen nicht für ihre Männer sich sorgen? Das ist Quatsch. Derjenige, der das schrieb, niveaulos. Also Mohammed jetzt kommt zu dem Traum, jetzt wird er ihm sagen, die größten Probleme dieser Nation sind da. Die Frauen sorgen sich nicht für ihre Männer. Aha, aha, aha, die Muslime werden mit Tausenden in Irak getötet und in anderen Ländern. Alles lässt Mohammed sallallahu alaihi wasallam und er kommt und sagt, Frauen sorgen sich nicht für ihre Männer. Was ist das? Das ist niveaulos. Das ist niveaulos. Und dann sagt er, die Zeit ist näher gekommen, also der Tag des Urteils. Wenn ein einziger Stern am Himmel hängt, wird das Tor von Vergangenheit geschlossen. Hä? Was ist das? Was ist das? Er sagt, wenn ein einziger Stern im Himmel noch hängt, dann wird der Zeit der Vergangenheit geschlossen. Wo stimmt das? Erzähl mir, wo hast du das gehört? Was ist das von Quatsch, was du da erzählst? Es gibt Zeichen der Stunde. Und so ein Zeichen haben wir nirgendwo gelesen, dass ein Stern im Himmel hängt und die Tore der Vergangenheit geschlossen sind. Und was ist das? Ja? Und dann sagt er, der Prophet sagte auch, derjenige, der das liest, muss es für andere lesen. Da kommt das. Aha. Warum? Ist diese Mitteilung wichtiger als Koran? Ist diese Mitteilung wichtiger als die Sunna, die wir in Händen haben? Dass die Frauen sich für ihre Männer sorgen, das muss man lesen, unbedingt und weiter verbreiten. Koran und Sunna sind in unseren Händen. Und er sagt, Mohammed Sassim sagt ihm, jeder muss diese Mitteilung lesen und 35 Mal muss kopiert werden und weitergeleitet werden per E-Mails. Ah, Mohammed Sassim sagt ihm per E-Mails und weiter verbreiten, ja? Und 35 Mal Kopie einfügen, ja? Und mit rechte Maustaste und alles. Was ist das? Und größte Dummheit ist, wenn er sagt, derjenige, der das tut, er soll einen Platz im Paradies sichern. Aha! Der das weiter verteilt, er soll einen Platz im Paradies haben. Und derjenige, der das nicht verteilt, was? Er tritt nicht rein im Paradies. Das ist eine Drohung, die benutzt wird, damit unwissende Leute, für mich, diejenigen, die weiter verbreitet haben, ich habe ja den Namen gesehen. Wer hat was gemacht? Mit meiner Achtung zu Ihnen, aber ich sage Ihnen trotzdem, wenn Sie unter uns setzen, ich sage Ihnen, das ist ein Zeichen, dass dein Islam und dein Wissen, deine Grundlagen im Islam nicht stimmen. Bevor du etwas tust, du musst es wissen, ob das islamisch ist, ob das erlaubt ist oder nicht. So, und deswegen derjenige, der das weiter verteilt hat, das ist ein Zeichen, dass er Wissensmangel hat. Und dann sagt er weiter, Drohung. Eine Arme, der diese Nachricht kopierte und andere Menschen verteilte, wurden ihre Wünsche wahr. Erstmal ein Arme. Wer? Immer diese unbekannt, also dass die Person unbekannt ist. Ein Arme. Sag mir, wo? Wie heißt er? Wo wohnt er? Obwohl wir eigentlich das von Wurzeln schon ablehnen, diese Nachricht. Aber wir gucken, wo die Lücken sind. Ein Arme hat das gemacht und auf einmal sind seine Wünsche erfüllt. Aha. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt uns, taraktu fikum shay'ayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Ich habe unter euch zwei Sachen gelassen. Wenn er an sie festhält, dann werdet ihr niemals in die Irre gehen. Das Buch Allahs und meine Sünde. Dieser Mann sagt, nein, es gibt einen Dritten. Diese Mitteilung der E-Mail. Ja? Das ist ein chinesisches Lachen. Ne? So, das ist eine dritte Sache, die wir noch, der Prophet uns noch nicht gesagt hat. Und dieser unbekannte Mann, der kommt, um uns das zu sagen. Jetzt kommt das. Jetzt wollt ihr mal wissen, wer das geschrieben hat? Ich weiß wer. In diesem Satz steckt, wer das geschrieben hat. Er sagt, Sheikh Ahmed sagte auch, wenn das nicht die Wahrheit wäre, würde er nicht als Muslim sterben. Mit größter Sicherheit ist nicht Muslim. Wenn das nicht die Wahrheit ist, ich würde nicht Muslim sterben. Weil er weiß, dass er sowieso nicht Muslim ist. Deswegen sagt er auch das. Er sagt, wenn das nicht die Wahrheit wäre, würde ich nicht Muslim sterben. Du bist ja sowieso nicht Muslim. Ja? Dieser Mann mit größter Wahrscheinlichkeit, und wenn dann ein Heuchler, mit größter Wahrscheinlichkeit, er war kein Muslim. Und er will euch stören. damit ihr auch die Karikaturen des Propheten vergisst. Und dann alles weiter verteilt. Verteilt was anderes. Produkte und von diesen, die im Norden sind. Ja, sowas weiter verteilen, gut, das ist interessant. Nummer 57 weiter verteilen, gut. Aber sowas, damit du das vergisst, damit du deine eigentliche Arbeit vergisst, dann sagt er, alle, die diese Nachricht 35 Mal kopieren und weiter verbreiten, sollen in 3 Tagen belohnt werden. Wo gibt es dieses Versprechen? In welche Sunna, in welche Hadith? Träume? Wir nehmen ja nicht von Träumen. Gar nichts. Auch wenn die Träume was uns sagen, zum Beispiel, wenn du Surat al-Fatiha 7-mal liest, du bekommst 3 Milliarden Hasanat vom Traum. Mohammed kam zu ihm im Traum und er sagte ihm das. Wir nehmen das nicht an. Wir nehmen das nicht an. Wisst ihr warum? Weil unsere Religion schon zu Ende gekommen ist. Die ist schon beendet, vollendet und vervollkommnet. Da brauchen wir nicht andere neue Überlieferungen von Träumen, ja? Und von Schlaf. Und dann sagt er, eine Person, ja, wieder unbekannte Person, eine Person hat es getan und er erhielt 300 Anteile in seiner Fabrik. Ja? Jetzt, das ist eine wichtige Taktik, die er macht. Jetzt Geld. Die meisten wollen gerne Wohlstand. Er hat 300 Anteile in seiner Fabrik. Oh, ich möchte auch 300 Anteile. Ja, mach weiter. Und eine Person, wieder unbekannt. Eine Person glaubte es nicht, das bin ich. Ja, glaubte es nicht und sein Sohn starb. Und was hat sein Sohn damit zu tun? Was für ein Unrecht! Er tat das nicht und der Sohn wurde bestraft. Hä? Quatsch ist das. Damit er die Mütter und die Väter diese Geborgenheit trifft, dass sie sagen, oh, mein Sohn, meine Kinder, ha? Ich muss das verbreiten, sonst wird mein Sohn tot. Das ist doch ein Unrecht. Allah sagt im Koran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Und keine Lasttragende trägt die andere Last anderer Personen. Sag mir dann, wenn dein Sohn dir nicht zuhört und er geht in den üblen Weg, er trägt selber die Last, nicht du. Und wenn es umgekehrt ist, jeder trägt die Last, was er getan hat. Und deswegen, er sagt, eine Person glaubte es nicht und sein Sohn starb. Das ist totaler Quatsch. Das ist niveaulos. Das ist Unwissen. Dieser Mann, der das geschrieben hat, ist einfach blöd. Auf Deutsch. Und deswegen sage ich euch, bitte sowas nicht weiterleiten. Es hat mir sehr gut gefallen, viele Brüder und Schwestern, bevor sie die Nachricht weitergeleitet haben, haben sie mir eine E-Mail geschickt. Sie haben mir eine E-Mail geschickt. Dann sagen sie, kann ich das weiterleiten? Ja, und das war, ich habe einen Satz geschrieben, den kopiere ich immer einfügen. Nicht weiterleiten, nicht weiterleiten, nicht, das ist eine deutliche Lüge. Und wenn ich immer diese, dann freue ich mich. Da gibt es Brüder und Schwestern, die vernünftig denken. Und andere, sie haben allen gegeben, ich bekam auch diese Nachricht drin. Sie haben auch für mich und mich Sorgen, dass mein Sohn nicht stirbt. Haben sie mir auch weitergeschickt. Ja? Deswegen, Brüder, das beweist, dass wir in unserem Islam und im Wissen noch schwach sind. Lernt eure Islam kennen. Nehmt Zeit fürs Wissen. Islam ist nicht für Emotionen und nur Gefühle. Du musst alles mit Wissen nehmen, mit Grundlagen. Und lass dich nicht von den Irrengehenden verleiten und von anderen Personen, die kein Wissen haben. Also mit dieser gelogenen Nachricht, es ist jetzt fertig, also dass ihr das total ablehnt und dass ihr das blockiert in Forums, also wo man Diskussionsforums, dass ihr das auch anderen Leuten sagt, dass das nicht, das darf nicht weitergeleitet werden.